Strom. Ohne Strom. Ohne Strom. Wer weiß wohin und wo er jetzt wohnt. Wer weiß wohin und wo er jetzt wohl wohnt. Er ist ohne Strom. Tagen wie dies. Da schläft man und hört nicht zu. An Tagen wie diesen sind die Autobahnen leer und man hört keine Gefühle mehr.